الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad Salihin. Barakallahu fikum und wir sind bei Hadith. Wir haben voriges Mal Bab al-Afu wal-I'radu an-Jahilina. Bab al-Afu wal-I'radu an-Jahilina. طيب خير. بارك الله فيكم كابيتل 75 كابيتل 75 بإذن الله تعالى هو مستسلم يا شيخ قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم سورة النور وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هذه الآيات مرت معنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونحن في باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذه الآيات تكلمنا عليها سابقا فلا نحتاج أن نتكلم عليها مرة أخرى بإذن تعالى وسنتكلم مباشرة عن الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائشة رضي الله عليها قالت للنبي صلوات ربي وسلامه عليه هل أتى عليك يوم كان أشد هل أتى عليك يوما كان أشد هل أتى عليك يوما كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل عبدي ليل ابن عبد كلال فلم يجبني فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فناداني فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ، هو الجبل إذن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث تابع إلى هذا الباب، وهو العفو والإعراض عن الجهل. طبعا قالت له: هل مر عليك يوما أشد من يوم أحد؟ لأنه يوم أحد خسر المسلمون المعركة مع الكفار، وكانت في السنة الثانية للهجرة. وطبعا سبب أحد أسباب طبعا الهزيمة كان ذلك أن الرماة تركوا أماكنهم وخالفوا أمر النبي. إذا الصحيح هو خلاف أمر النبي هو أدى إلى هذه الهزيمة. في السنة الثالثة للهجرة كانت أحد. يعني كان هذا الأمر خطير على المسلمين، وكان هذا الأمر صعب جدا أنهم يخسروا هذه الخسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب ونزف دما صلوات ربي وسلامه عليه، وقتل من الصحابة من قتل، وعلى رأسهم أسد الله حمزة رضوان الله عليه. فلذلك قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أي بارك الله فيكم، هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. هذه الهزيمة كانت من عند الله سبحانه وتعالى لهم درسا حتى لا ينسوه، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة: هل مر عليك أشد من هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قصة ذهابه إلى الطائف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وهذه القصة قصة مشهورة، أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإسلام ولم يستجيبوا له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم هناك، ودعا سادتهم ولكنهم ما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنهم رموه بالحجارة. فلما رموه بالحجارة النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بستان. طبعا وهو النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال وهو سيد القوم، فلم يستجيب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال له: هذا ملك الجبال، وهو يفعل ما أمرته، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. فقال: إن شئت أطبق عليهم الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وسبحان الله، هذا الذي حصل، وخرج من أهل الطائف من أفضل الصحابة والمسلمين لعفو النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم للخير. ذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لابد من الصبر ولا بد من العفو. هؤلاء الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وسامحهم. وهؤلاء الذين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوه، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. وهؤلاء الذين أرادوا قتله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عفى عنهم وسامحهم صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Willkommen zu Kapitel 74. Übrigens, wir wiederholen Kapitel 74, 75, 76. Das sind diese drei Kapitel, die wir eigentlich vergessen haben. Und deshalb werden wir das wiederholen. Wir haben 74 schon wiederholt, dann bleiben 75, 76. Barak Allah fiek. Und zwar Verzeihung und sich von Unwissenden abzuwenden. Natürlich die Übersetzung hier unwissend ist nicht korrekt. Al-Jahl hier bildet nicht derjenige, der unwissend ist, sondern derjenige, der schlimm macht und schlecht macht. Mit anderen Worten, was sagt er bei dir? Kapitel, ja. Kapitel Verzeihung und 75. Ja, die hat Al-A'raf al-Jahilin nicht. Auf jeden Fall in Surat Al-A'raf, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khairan, die Ayah 199. Wir haben die schon gehabt, diese Ayat, in anderen Kapiteln auch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Übe Nachsicht und gebiete Gutes und wende dich ab von Törichten. Und das ist richtig. Törichten ist besser als Unwissenden hier zu sagen. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, so übe dich in angemessener Nachsicht. Und Allah auch sagt, in sinngemäß übersetzt, vielmehr sollen sie vergeben und Abstand davon nehmen. Wollt ihr denn nicht, dass Allah euch verzeiht? Und Allah sagt sinngemäß übersetzt, und die ihre Wut bezähmen und den Menschen vergeben. Und Allah liebt die, die Gutes tun. Wer aber geduldig ist und verzeiht, dies ist fürwahr ein Zeichen fester Entschlossenheit. Die Vergebung wird im Koran in vielen seiner Ayat betont. Das heißt, Barakallahu fikum, das geht hier darum, um Vergebung. Und um dass man, Barakallahu fikum, sich abwendet von den Törichten, von diesen Leuten, die schlecht machen, die schlimm tun, soll man sie lassen. Deshalb erinnere mich an eine Aussage von Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح مثقال الحجر بدينار. Wenn jeder Hund bellt, wenn ein Hund bellt, und jeder Hund, der bellt, wenn du ihm einen Stein wirfst, dann wird ein Stein ein Dinar, ein goldener Münze kosten. Das heißt, in diesem Zusammenhang, man sollte das verstehen, Barakallahu fikum. Man sollte Verzeihen vergeben, ja. Und man sollte sich von schlechten Leuten, von böswilligen Menschen, man sollte sich abwenden, von Leuten, die Fitna machen, von Leuten, die große Sünden begehen und die schämen sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, man sollte verzeihen und vergeben, aber man muss wissen, wann verzeihen, wann vergeben, mit wem. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Und das haben wir ein paar Mal erklärt. Einige Leute verdienen nicht, verziehen zu werden. Deshalb auch, das ist die Regel im Islam. Es gibt doch Leute, die in die Hölle kommen werden. Allah subhanahu wa ta'ala ist allverzeihend und allvergebend. Aber trotzdem wird Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Leute bestrafen. Und bestimmte Leute wird er verzeihen, subhanahu wa ta'ala. Und das ist für uns Menschen in diesem Fall auch das Gleiche. Es gibt manche, die nicht verziehen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam übrigens hat das auch praktiziert. Es gab Leute von Mekka, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen keine Verzeihung geboten und er hat sie bestraft. Andere hat er, salawatu rabbi, وسلامه عليه فاتسين. Deshalb diese Ayat, die hier sind, das geht darum, man sollte Geduld zeigen, man sollte Verzeihen vergeben, man sollte sich abwenden von Törichten, von Leuten, die schlecht sind, und die Entschlossenheit ist, dass man verzeiht und dass man Geduld zeigt. Aber eigentlich diese Ayat haben wir schon gemacht, Barakallahu fikum, erklärt, und deshalb nehmen wir gleich sofort die Überlieferung von Aisha, radhiyallahu anha, die ist sehr schöne Überlieferung. Und zwar, Aisha, radhiyallahu anha, erzählte, dass sie eines Tages den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, fragte: Gab es für dich jemals einen schöneren Tag als der Tag der Schlacht von Uhud? Er antwortete: Ich habe von deinem Volk Schlimmeres erlebt. Und das Schlimmste, was ich von ihnen erlebt habe, war am Tag von Aqaba. An diesem Tag stellte ich mich bei Ibn Yalil Ibn Abd Kulal vor und bot ihm den Islam an. Doch er versagte sich dem, was ich ihm angeboten hatte. So ging ich schweren Herzens davon und kam erst wieder zu Sinnen, als ich am Fa'alib-Gipfel, Qarn al-Fa'alib heißt das, angekommen war. Dort blickte ich empor und sah eine Wolke, die mich bedeckte. In dieser Wolke erkannte ich den Engel Gabriel, alaihissalam, der mich rief und sprach: Siehe, Allah der Erhabene hat gehört, was dein Volk zu dir gesagt hat, und seine Antwort auf dein Angebot. Allah hat jetzt den Engel der Berge zu dir gesandt, dass du ihm befehlen mögest, was du willst, dass man mit ihnen tun soll. Dann rief mich der Engel der Berge. Er bot mir den Friedensgruß und sagte: O Muhammad, Allah hat gehört, was deine Leute zu dir gesagt haben. Ich bin der Engel der Berge. Und mein Herr hat mich zu dir gesandt, deine Befehle auszuführen. Was möchtest du jetzt, dass es getan werde? Wenn du magst, werfe ich die beiden Berge auf sie nieder. Der Prophet sallam sagte: Ich hoffe vielmehr, dass Allah von ihnen Nachkommen hervorbringt, die Allah allein dienen und ihm nichts beizugesellen. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Die Geschichte ist klar. Erstmal Uhud, reden wir ein bisschen über Uhud. Dann Barakallahu fikum, reden wir über der Tag von Atta'if und dann Engel der Berge und Haltung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Das sind die Themen, die in Hadithen. Die Frage ist sehr schön von Aisha radhiyallahu anha: Hast du einen schlimmeren Tag erlebt als der Tag von Uhud? Was war der Tag von Uhud? Der Tag von Uhud war im Jahr 2, Jahr 2 nach Hijra, 3 für mich, im Jahr 3 nach der Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Jahr 2 haben die Muslime gegen die Mekkaner gekämpft. Und die Muslime, das war im Jahr 2, das war Badr. Die Geschichte von Badr ist klar, die Muslime haben gewonnen. Allah hat ihnen den Sieg geschenkt. Und dann haben die Kuffar gesagt: Das nächste Jahr werden wir uns treffen. Das nächste Jahr haben die Kuffar sich versammelt. Die haben sich versammelt. Die kamen mit großer, sage ich jetzt, Zahl von Leuten. Und die kamen zu Medina, in Richtung Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mit seinen Gefährten gesprochen, was sollen wir machen? Da haben sie gesagt, am besten, wir lassen sie nicht zu Medina kommen, wir gehen raus. Und dann gingen sie raus und das war Uhud. Es gibt einen Berg, Barakallahu fikum, es gibt einen Berg von Uhud. Und übrigens, Berg Uhud ist ein sehr großer Berg. Aber es gab einen Hügel und der Prophet sallam hat die Pfeil und Bogen, die Schützen, er hat ihnen gesagt, ihr bleibt hier. Und die Muslime waren hier und die Kuffar da. Hier im Muslime und hier Kuffar. Und diese Leute waren da. Khalid ibn Walid und andere von Mushrikin, die waren da. Die haben sich hier aufgehalten. Und die haben die ganze Zeit gesehen, wie die Sache ist. Die Muslime haben angegriffen und die Kuffar sind zurückgezogen. Die Leute, die auf dem Berg waren, das sind die Schützen. Als sie das sahen, da haben sie gesagt, wir gehen runter. Die meisten von ihnen haben gesagt, nein, mach das nicht. Aber einige haben gesagt, kommt. Und sie sind runter. Obwohl der Prophet sallam ihnen sagte, wenn ihr auch seht, dass die Leute uns ein nach den anderen töten, bleibt an eurer Stelle. Verlasst nicht eure Stelle. So ein Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was haben sie? Nicht alle, aber einige von ihnen, die haben dem Befehl widersprochen. Und sie haben das nicht gemacht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Als Khalid sagt, dass diese Leute nach unten sind, der ist um den Berg, um den Hügel, und er kam hinter den Muslimen von hinten. Und die Muslime waren dann, und die Kuffar kamen auch zurück. Und die Muslime waren hinter sich. Von hier Khalid und von hier die anderen. Der Prophet sallallahu hat sich mit einigen Sahaba gezogen auf den Hügel nochmal. Und er wurde verletzt, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Man hat gesagt, der Prophet sallallahu wäre getötet worden. Aber das war nicht der Fall. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala, die haben gesagt, ja, wieso haben wir verloren? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, barakallahu fikum, fi Surat Ali Imran, die Surah Ray, die Ayat 165 und 166. Awa lemma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Kultum anna hada, dass als euch diese Prüfung widerfahren ist, was ihr normalerweise zweimal mehr bekommen habt, weil sie in Badr gewonnen haben, sagt ihr, woher, wieso kommt das oder woher kommt das? Das ist von euch. Dass ihr habt den Befehl widersprochen, widersetzt. Ihr habt den Befehl nicht gefolgt, den Befehl gefolgt. Deshalb, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Was euch passierte, als die beiden Gruppen aufeinander gestoßen waren, das war mit Erlaubnis Allah. Damit Allah weiß, wer die Gläubigen sind. Das ist die Geschichte von Badr. Überlegt euch, der Prophet sallam und die Sahaba kämpfen gegen die Kuffar, die Götzen anbeten und am Ende gewinnen die Götzen Anbeter. Und der Prophet sallam wird verletzt und die Leute sagen, der wäre getötet. Und auch, wer wurde getötet? Barakallahu fikum. 70 Sahabi von den besten Sahaba, geführt von Hamza, radwanallahu alayhim, der alayhi wa alayhim jami'an, der Löwe Allahs. Deshalb, man hat gedacht, das wäre der schlimmste Tag für den Propheten sallallahu alaihi wa. Der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, nein, es gab was Schlimmeres. Schaut mal. Der Prophet sallallahu alaihi wa hat in Mekka Da'wah gemacht. Haben wir, das ist Mekka jetzt. Mekka. Der Prophet sallallahu alaihi wa hat immer Da'wah gemacht. Und so, aber die haben seine Gefährten gefoltert. Sie haben einige getötet und so weiter. Und Ta'if war eine kleine Stadt, Ta'if. Und hier lebten Leute von Thaqif. Die hießen ثقيف ثقيف. Das ein arabischer Stamm, sehr bekannt, Thaqif. Die Leute in Mekka hießen Quraysh. Die Leute von Thaqif und die Leute von Quraysh, auf jeden Fall, Barakallahu fikum, fi sallallahu alaihi wasallam, weil er in Mekka nicht mehr Da'wa machen könnte und die Leute haben, sage ich jetzt, alle Tore zugeschlossen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging nach At-Ta'if zu Leuten von Thaqif. Und hier, der hat den Führer von Thaqif, Ibn Abdialayl, Ibn Abd Kulal, der hat ihn getroffen, der hat ihn zum Islam aufgerufen, der wollte nicht. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Leute gehetzt, haben sie den Propheten mit Steinen werfen und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich hat hier ein schlimmeres Erlebnis gehabt. Als er zurückkam nach Mekka, hier gibt es ein Gebiet, das heißt Qarn al-Tha'alib. Das heißt so, oder Al-Aqaba, sagen sie, das ist Al-Aqaba, das ist Al-Aqaba. Qarn al-Tha'alib war der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier. Der hat geblickt in den Himmel, sallallahu alaihi wasallam. Er hat eine Wolke gesehen, Jibril alaihi salam und der Engel der Gebirge. Jibril alaihi salam hat dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Frieden zum Gruß gegeben, der hat gesagt, mit mir ist der Engel der Gebirge und er wird alles machen, was du sagst. Er hat ihm gesagt, oh Mohammed, Mekka hat zwei große Gebirge hier. Er sagt, oh Mohammed, wenn du willst, dann werde ich Gebirge auf sie fallen lassen. Das vernichte. Der Prophet Sallam sagte, vielleicht kommt einer von ihnen, oder von Nachkommenschaft von ihnen, nicht nur von ihm, sondern von Nachkommenschaft, dass er Allah dient und kein Schirk begeht. Dass er Allah dient und kein Schirk begeht. Und das war genauso. Das war genauso. Dann von Thaqif waren die besten Muslime später gekommen. Und diese Leute von Thaqif, die haben den Islam angenommen. Und sie haben für den Islam sehr viel geopfert. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Ja, eigentlich, ja, die sind die Gebirge von Mekka, Lachshaban. Aber trotzdem, er sagt, deine Leute, das wird von Mekka und von Thaqif. Wenn du willst, dass ich die Gebirge auf sie fallen lasse, von Mekka und von Thaqif. Beide, alle, die mit ihm das gemacht haben. Der Prophet sagte, nein, vielleicht kommt von diesen, von Nachkommenschaft von ihnen, Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und deshalb, Barakallahu fikum, Barakallahu khairan, das ist natürlich ein Beispiel für Verzeihung und Vergebung. Überlegt euch, die Leute von Mekka, die wollten den Propheten Sassam töten. Die Leute von Ta'af, die haben ihn, die haben mit ihm Schlimmeres gemacht als sie. Und der Prophet Sassam könnte nur Bittgebet machen oder könnte dem Engel der Gebirge sagen, mach das mit ihnen. Aber der Prophet sagt nein. Deshalb der Prophet hat keine Rache genommen. Und wir müssen nochmal, wie ich schon gesagt habe, verstehen, bei wem können wir Barakallahu fikum verzeihen oder wem können wir verzeihen und wem nicht. Man sollte das nicht so leichtsinnig nehmen. Weil bei manchen Leuten, egal was mit ihm passiert, sagt verzeihen, nein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Sira einige Leute nicht verziehen hat. Und er hat diese Leute bestraft, salawatu rabbi sallam alaihi. Und noch dazu, es gibt Hölle für die Leute, die schlecht gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Aisha qalat, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qatt bi yadihi, wa la imra'atan wa la khadima, illa an yujahida fi sabilillah. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ثم أمر له بعطاء صلوات ربي وسلامه عليه. يا أخوة، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قط ولا انتقم لنفسه صلوات ربي وسلامه، فمن يصل إلى هذه الدرجة؟ هذه درجة ما لن يصل لها أحد من الناس أصلا. والصبر يضرب بالنبي، يعني المثل يضرب بالنبي أيوب، ولكن أصبر نبي من الأنبياء كان النبي صلى الله عليه وسلم وليس أيوب عليه السلام. لذلك بارك الله فيكم، انظروا إلى هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا في الجهاد في سبيل الله. ولما كان ينال منه، يعني لو كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم، أما لما كان ينتهك شيء من حرمات الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله سبحانه وتعالى. وأما حديث أنس فأوضح. الأعراب، ما معنى الأعرابي؟ الأعرابي هو الرجل البعيد، وليس العربي. فرقوا بين الأعرابي والعربي، لأن بعض الناس اليوم ما يفرق، يظن الأعراب هم العرب. لا، العرب هم أهل البادية، البعيد منهم الذي يعني ما له اختلاط بالآخرين كثيرا، وكانوا غلظاء، يعني كان عندهم غلظة شديدة وكبر شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالرداء. تصور رسول الله وإمام المسلمين وزعيم القوم وقدوة القوم والناس تحبه أكثر من أنفسها، يأتي العربي يعني يجبده هذه الجبذة فيقول له مر لي من مال الله. لو صارت مع أحد منا واحد فعل منها لن يصبر، أما النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه وكرمه والحلم الذي عنده صلوات ربي وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وماذا أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء وهذه ليست الأولى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مر معه كثير مثل هذه المسائل وكان يأمر. فدخل عليه العربي فقال له اعطني فأعطى، اعطني فأعطى، اعطني فأعطى، فآخر شيء ما يعني ماذا سيفعل بعدها؟ فذهب إلى قومه وقال جئتكم من رجل، من عندي رجل لا يخشى الفقر، وفي رواية جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عائشة رضوان الله عليها تسيلت دستي قزنت الله صلى الله عليه وسلم نيمالز أنا فقاو ودا أنا سكلافن بدهان شلوب إزاي دين كيمفت أو دين ويق الله und rächte sich niemals auch wenn man ihm Schaden zufügte außer wenn die Gebote Allahs des Erhabenen missachtet wurden dann strebte nach Vergeltung Allahs des Erhabenen willen. Das ist in seinem Muslim. Und Anas Radwanallah alayhi berichtete, dass er einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwegs war, wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gewand aus Najran, welches einen Streifen oder Steifen rauen Saum hatte, trug. Da kam ein Araber vom Lande und zog ihn fest am Gewand, so dass ich an den Schultern des Propheten sallallahu alaihi wasallam Spuren des Saumes sah, die durch das feste Ziehen entstanden waren. Schließlich sagte er, O Muhammad, lass mir etwas von dem Geld Allahs geben, welches du bei dir hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wendete sich dem Mann zu, lächelte und ordnete an, ihm etwas zu geben. Er hat ihm etwas gegeben. Barakallahu fikum. Das ist das Benehmen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer kann dieses Benehmen erreichen? Der hat niemals einen Sklaven oder eine Frau mit der Hand geschlagen. Der hat keine Rache genommen. Das heißt, man schadet ihm, der nimmt keine Rache. Salawat wa Rabbi wa Salamu alayhi. Das ist der Prophet, man sagt, ja, könnte jemand sowas, dieses Niveau erreichen? Denke ich nicht. Man versucht. Auch übrigens, die Propheten könnten dieses Niveau nicht erreichen. Man redet viel von Ayyub alayhi salam, aber der geduldigste Prophet ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht Ayyub alayhi salam. Auf jeden Fall, dieses Niveau könnte keiner erreichen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich, sage ich jetzt, aufgeregt, als etwas gegen die Religion getan worden ist. Weil das für Allah ist, weil seine Absicht immer für Allah, seine Absicht immer für Allah subhanahu wa ta'ala war. Und das ist, was natürlich den meisten fehlt. Dass deine Bewegungen, deine Aufregung, dein Wort, deine Tat, deine Handlung für Allah ist. Und wer kann das erreichen? Das ist sehr schwer. Aber bestimmt in vielen Themen kann man das schaffen. Das heißt, Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war immer von den Leuten, die verzeihen und die ruhig sind, die nicht sozusagen gegen die anderen was vornehmen. Die andere Überlieferung, Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan, ist von Anas. Anas sagte, ich war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, während ein Beduine oder ein Nomade kam. Bitte unterscheiden zwischen Al-Arabi, Araba, und Al-A'rabi, der Nomade oder der von dem Weiten kommt. Bitte, das ist sehr wichtig, weil manche Leute, die vergleichen, die verstehen das nicht. Also, das geht hier um Al-Arabi. Und diese Leute waren bekannt. Die waren sozusagen, die waren überhaupt nicht weich. Die waren hart und trocken und überheblich. Der kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der hat den Propheten von seinem Gewand gezogen. Überleg dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Führer der Muslimin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Liebling von allen. Und trotzdem macht er das mit ihm. Was macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet konnte nur einen Befehl geben. Die Sahaba könnten ihn alles tun, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben will. Aber der Prophet hat ihn angelächelt und gelacht und er hat gesagt, gib. Das ist nicht nur in diesem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so, sondern in vielen Fällen. Und subhanallah, wenn man diese Geschichte hört, wie die Leute zum Propheten kamen und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie begegnet hat, weiß man, dass dieser Prophet der Beste ist, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, und er könnte, sage ich jetzt, der hat Allah gefürchtet in seinem Benehmen. Und das ist, was wir brauchen. Was wir brauchen. Wa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim darabahu qawmuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ghfir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Muttafaqun alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الأخير مرة معنا. أما النبي الذي يحكيه فهذا نبي من الأنبياء بارك الله فيكم. ألحقوا بنبيهم أذى، فماذا كان من نبيهم؟ أن يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني اللهم اهديهم، اللهم إذا كانوا غير مسلمين، أما إذا كانوا مسلمين يقول اللهم اغفر لهم. وهذه المسألة بارك الله فيكم الله عظيمة، إنه كيف يعني يجرؤ هؤلاء على ضرب نبيهم، ولكن سبحان الله البشر يختلفون بعض الصحابة يعني بعض الأعراب عفوا بدر منه بعض المسائل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا يرضون بهذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوهم اتركوهم إلى غير ذلك. الله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. دي letzten beiden Hadithe. Und zwar Ibn Mas'ud erzählte, رضوان الله عليه, es ist, als ob ich den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم vor mir sehe. Als er von einem der Propheten عليهم السلام erzählte, wie sein Volk ihn schlug, bis er blutete, und er wichte sich das Blut aus dem Gesicht und sagte, O Allah, vergib meinem Volk, denn sie sind unwissend. Die letzte Überlieferung ist von Abi Huraira. Der Tapfere oder der Starke ist nicht der Starke im Ringen, sondern der ist derjenige, der sich kontrolliert, wenn er zornig ist. Das haben wir schon genommen. Das ist bei Bukhari Muslim. Das haben wir ein paar Mal erklärt, das brauchen wir nicht mal vormals zu erklären. Aber die andere Überlieferung, das war ein Prophet in seinem Volk, und sein Volk waren Gläubige. Pass auf, sein Volk waren Gläubige. Und einmal gab es Streit, und dann haben sie ihn geschlagen. Und der hat Blut gehabt auf sein Gesicht, und der hat das weggemacht. Anstatt dass er sagt, möge Allah sie verdammen oder möge Allah sie bestrafen und sowas. Nein, was hat er gemacht? Er hat gesagt, O Allah, verzeih ihnen, weil sie nicht wissen. Was wissen sie nicht? Sie wissen nicht, was das bedeutet, dass sie ihren Propheten schlagen. Sie wissen nicht, was das von Sünde ist, dass sie sowas mit dem Besten von ihnen machen. Und wenn ein Volk mit dem Besten von ihnen das macht, dann ist dieses Volk sozusagen, hat das Benehmen in diesem Zusammenhang verloren. Und dieses Volk wird verderben, weil derjenige, der mit einem Propheten sowas macht, zwischen ihnen, unter ihnen, wird das schlimmer sein. Deshalb, das ist hier, damit man weiß, wie die Propheten waren. Ihre Völker haben sie geschlagen, ihre Völker wollten sie töten. Und daher müssen wir unterscheiden zwischen ein Volk, der die Religion angenommen hat und dem Propheten folgte, und ein Volk, was das nicht annahm. Hier, der hat gesagt, Allahumma ghfir lahum. Die haben schon angenommen. Die haben schon angenommen. Deshalb möge Allah ihnen verzeihen. Sie wissen nicht, was von Schlimmen, auf Schlimmeres sie gemacht haben. Wenn sie aber die Botschaft hier angenommen haben, dann sagt Allahumma hdi qawmi. O Allah, lass sie recht leiten, oder lass mein Volk recht leiten, weil sie nicht wissen. Das ist Barakallahu fikum. Das wird im Grunde genommen, man merkt, wie wichtig ist, Barakallahu fikum, sagt man, dass man diese Eigenschaften lernt, Verzeihung, Geduld zeigen, und dass man eigentlich ignoriert, was schlecht ist. Die Leute, die schlecht machen und schlecht versuchen, auch ignorieren. Das ist sehr wichtig für Benehmen eines Moslems. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Das wird zu Benehmen gehört, dass man sich nicht schnell aufregt und so weiter. Aber nochmal sage ich, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nochmal sage ich in diesem Zusammenhang. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, das zu erreichen. Das ist nicht leicht, das zu erreichen oder dieses Niveau zu erreichen. Das nächste Mal nehmen wir Barakallahu fikum, fangen wir bei Kapitel 78. Das bedeutet, was wir am 18.11. schon bis dahin gekommen sind. Heute ist 10.12. 12. das nächste Mal Kapitel 78. Barakallahu fikum. Wajzakum Allah. Mara al-Qadima, sanabda min al-Bab Raqam 78. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. هذا سنتكلم عليه بارك الله فيكم المرة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وأسأل الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.